Das sind unsere Themen. Landkreis verändert Verwaltungsstruktur, Arbeiten am Südring laufen an und HSG verliert in Hameln. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Mein Name ist Carolina Pfau. Guten Tag. Schweres Gerät ist derzeit auf der Südring-Baustelle in Nienburg im Einsatz. Ein 60-Tonnen-Kettenbagger bohrt rund 2000 Löcher ins nasse Erdreich, jedes über 20 Meter tief. In 10 Meter Höhe wird eine Brücke im Zuge der neuen Trasse sowohl die Bahnstrecke zwischen Nienburg und Minden als auch den Wasserlauf überqueren. Ab Sommer 2018 soll die neue Ortsumgehung die Hannoversche Straße und den Berliner Ring in der Kreisstadt entlasten. Die neue 3 Kilometer lange und rund 15 Millionen Euro teure Strecke wird von Langendamm aus über das Gewerbegebiet Schäferhof und den Südringkreisel an die B215 führen. Der Landkreis Nienburg bekommt eine neue Verwaltungsstruktur. Bereits ab Juni wechselt Thorsten Rötschke vom Büro des Landrates als Leiter des Dezernates für zentrale Dienste. Ab dem 1. August wird Lutz Hoffmann als Kreisrat den Verwaltungsvorstand vervollständigen. Der 43-jährige Jurist leitet momentan das Ordnungsamt der Stadt Peine. Hoffmann freut sich auf die neue Herausforderung und den neuen Arbeitsort. Bisher habe ich eigentlich immer gesagt, mein Arbeitsplatz, den ich im Moment habe, ist der schönste, den man überhaupt haben kann, weil auch das Ordnungs- und Rechtsamt der Stadt Peine sehr, sehr vielseitig ist. Ich habe da viele Jahre jetzt gerne und glücklich gearbeitet. Auf der anderen Seite hat es schon viel dazu natürlich auch beigetragen, sich jetzt nochmal verändern zu können, weil eben diese Vielfalt der Aufgaben, ja, letztlich denke ich schon eine der Voraussetzungen war, dass ich mich hier einigermaßen qualifiziert bewerben konnte. Es ist so, dass ich ursprünglich aus dem Landkreis Rothenburg stamme. Nienburg ist natürlich knapp dahinter, aber ich weiß, dass früher mein Vater schon immer Spargel gekauft hat hier. Den habe ich also schon vor 40 Jahren gegessen. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, sind am vergangenen Dienstag im Bereich des ehemaligen Schafstalls von Sonnenborstel knapp 4 Kubikmeter illegal entsorgtes Grüngut sowie Zaun- und Baumaterial festgestellt worden. Laut Polizei Steimke müssen der oder die Täter mindestens zweimal die Örtlichkeit mit einem größeren Anhänger oder sogar LKW mit Ladefläche angefahren haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Steimke zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer der HSG Nienburg haben ihr Auswärtsspiel in Hameln mit 25:31 verloren. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten die Gastgeber einen kleinen Vorsprung herausspielen. Beim Stand von 11:14 aus Nienburger Sicht musste zudem Flügelspieler Sebastian Nölle verletzungsbedingt ins Krankenhaus. Er zog sich einen Cut nahe dem Auge zu. In den letzten 10 Minuten konnte Hameln teilweise sogar höher mit 8 Punkten führen. In der Tabelle der Oberliga verliert die HSG Nienburg den 4. Platz an den VfL Hameln. Aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses ist die HSG mit 32 Zählern punktgleich, nun jedoch Tabellenfünfter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.